Während Sarkozy seine Abschlusserklärung hielt, waren bereits französische Kampfjets in der Luft. Die militärische Intervention habe bereits begonnen, so der französische Präsident. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi. Unsere Luftstreitkräfte sind bereits im Einsatz, um die libyschen Luftangriffe von Machthaber Gaddafi auf die Stadt Benghazi zu stoppen. Man sei jederzeit zu diplomatischen Verhandlungen bereit, sagte Sarkozy, sobald Gaddafi seine Truppen zurückziehe und die Kampfhandlungen einstelle. Der Sondergipfel in Paris wurde von Sarkozy und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon geleitet. Vor Ort waren auch Mitglieder der Arabischen Liga und mehrere europäische Regierungschefs. Bundeskanzlerin Merkel nahm ebenfalls teil. Sie sagte, Deutschland werde sich an den Militäraktionen nicht beteiligen. Durch ihren Besuch aber wolle sie Geschlossenheit demonstrieren und ihre Solidarität mit dem libyschen Volk ausdrücken. Außerdem plädierte sie für ein Ölembargo.